Herrn Miguel Serrano hier. Sehr geehrter Herr, ich bestätige Ihren freundlichen Brief vom 22. Juli 1939. Es bedeutet für mich eine große Genugtuung zu beobachten, wie die politische Tätigkeit der Partei, die ich leite, von immer größeren Sektoren der Bürgerschaft und nicht nur von der Volksmasse, sondern auch von den auserwähltesten Elementen der intellektuellen Linken verstanden wird. Die anregenden Worte, die Sie mir zukommen lassen, nehme ich mit besonderer Freude entgegen, da sie von einem ehemaligen Gegner kommen, der mir, so aufrichtig er mich auch bekämpfte, nun seine ehrliche Freundschaft anbietet. Die politischen Kämpfe sind so. Manchmal sind Männer, die am weitesten entfernt voneinander wegen der wirkenden Umstände erscheinen, in der besten Verfassung einander zu verstehen. Sie erinnern mich an Ihren lieben Freund Hector Barreto. Persönlich habe ich ihn auch bei mehr als einer Gelegenheit erinnert. Es war ein Verhängnis, dass er von einem der Männer meiner Partei getötet worden ist, und die politischen Umstände von damals zwangen mich, dafür die Verantwortung zu übernehmen, obwohl ich weder direkt noch indirekt daran beteiligt war. Es war einer dieser unkontrollierbaren Vorfälle, die unmöglich zu vermeiden sind, wenn die Gemüter sich im Kampfe erregen. Ich teile Ihnen diese Einzelheit zur Beruhigung Ihres Gewissens mit, wegen Ihres soeben getanen Schrittes, sich mit demjenigen anzufreunden, der sicher lange Zeit von Ihnen als der Mörder Ihres Freundes angesehen worden war. Die Freundschaft, die Sie mir anbieten, nehme ich mit wirklichem Vergnügen an. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an einem dieser Tage in mein Büro kommen könnten, um ausführlicher über die Belange, die uns gleichermaßen beschäftigen, zu sprechen. Unterdessen spreche ich Ihnen meinen aufrichtigsten Dank für Ihre edle Geste aus. Chilene, an die Tat. Jorge González. So kam es, dass ich mich eines Nachmittags dem Chef gegenüber befand, im Generalquartier der Bewegung in der Straße San Martin. Der Narzissmus gab eine Schrift heraus, die in jenen Tagen eine hohe Auflage erhalten hatte, die Zeitung Trabajo, das heißt Arbeit. Der Chef hatte mich gefragt, welche Unterstützung ich dieser Zeitung geben könnte. Ich schlug ihm vor, wöchentlich eine literarische Seite darin zu veröffentlichen, um der Bewegung einen Inhalt, eine gewisse intellektuelle Bestätigung zu geben. Ich selbst hatte damals noch keine klare Vorstellung davon, welcher Art dieser Inhalt sein könnte, da ich aus anderen Lagern mit verschiedener Weltanschauung kam. Doch den Marxismus kannte ich wenigstens gut und die beste Art, ihn auf dem geistigen Felde zu bekämpfen. Als Bedingung für meine Mitarbeit bat ich mir aus, die erste Nummer dieser literarischen Seite dem ehrenvollen Andenken Hector Barretos zu widmen. Der Chef nahm dies sofort an. Danach, während der langen Jahre, in der diese Zeitung erschien, hatte ich mit meiner literarischen Seite keinerlei Schwierigkeiten. Man ließ mir völlig freie Hand, ohne jegliche Zensur noch Kontrolle. Ich brachte viele Schriftsteller und Dichter meiner Generation dazu, mitzuarbeiten, unter ihnen Chaim Rayo und ich glaube sogar Eduardo Anguita. Auch Dr. Ramón Clares Pérez trug mit einigen Essays bei. Ein weiterer häufiger Besucher war Diego Doble Urrutia, Dichter, verheiratet mit einer Schwester von Ruiz Huidobro. Der Direktor der Zeitung Arbeit war Xavier Cox. Noch bewahre ich voll Stolz meinen alten Ausweis als Journalist von Arbeit. Großartige Leute jene, alle anständig, treu, ehrlich. Niemals wieder hat man solche in Chile angetroffen. Eines Mittags stehe ich auf der Straße Ahumada jener Tage, die noch die Atmosphäre einer alten europäischen Straße hat. Auf einmal höre ich Trommeln und Hörner erklingen. An der Grenze mit der Almeida beginnen Fahnen und Standarten sich in Bewegung zu setzen. Sehr bald verwandeln sich diese in einen roten, wehenden Wald wie Wellen und Seegang. Es ertönen Lieder, Männerstimmen, Märsche. Das ist der Narzissmus, es sind die abgehärteten Truppen, die da marschieren. An der Spitze marschiert der Chef, flankiert von seinen nächsten Helfern und Mitarbeitern. Alle sind uniformiert, mit braunen Hemden, die Riemen auf der Brust gekreuzt, die Koppeln mit dem Blitz. Der Chef marschiert vorbei, ohne zu schauen, den Blick in die Ferne gerichtet. Etwas weiter hinten kommt Oscar Jiménez, den sie Piton Diez nennen, wegen des Schlüssels, den er im Rundfunk für den Streich am 5. September benutzt hatte. Damals wanderte er auch ins Gefängnis zusammen mit dem Chef und seine Erklärungen vor den Richtern waren entscheidend. Er klagte die Mörder an und bat, hingerichtet zu werden, um so zu den Märtyrern zu gehören. Jiménez hatte etwas von Rudolf Hess in seiner Haltung und Größe, auch in seinem intensiven Fanatismus jener Jahre. Als er an mir vorbeikam, erkannte er mich, weil er bei meiner ersten Zusammenkunft mit dem Chef dabei war. Er machte mir ein Zeichen, ich solle doch mitmarschieren. Mit Freuden nahm ich an. Er drückte meine Hand und sagte: »Nun marschieren wir zusammen. Bist du auch bereit, mit uns zu sterben?« »Ja«, antwortete ich, »ich bin bereit.« Diesen geleisteten Eid habe ich niemals gebrochen, denn ich bin immer bereit, mit euch, den Helden von hier und dort, zu sterben. Seitdem marschiere ich, während so viele andere den großen Marsch verlassen haben. Denn ich gehöre zum wilden Heer, der tobenden Schar, dem letzten Bataillon des Führers, das mit ihm in Ehre und Triumph zurückkehren wird, wenn diese schreckliche Zeit des Kali Yuga, dieser allerdunkelsten Epoche, beendet ist. 1939 war ich erst 21 Jahre alt. Doch 45 Jahre später fühle ich mich jünger als damals, gefestigter, meiner Ideale sicherer.